Kundgabe 4735. Empfangen durch Bertha Dodder am 10.09.1949. Zeichen der Endzeit. Habet Acht auf die Zeichen der Zeit. Schauet um euch mit den Augen des Geistes, und ihr werdet erkennen, zu welcher Stunde ihr lebt. Ihr werdet erkennen, dass die Nacht im Anzuge ist und dass euch nur noch wenige Minuten des Lichtes gegeben sind, bis die Nacht hereinbricht. Alles weiset auf den baldigen Verfall hin. Die Liebe erkaltet unter den Menschen, und wenige nur dienen dem Nächsten in Uneigennützigkeit. Merket auf, wie selten noch die Wahrheit anzutreffen ist unter den Menschen, wie blind sie einhergehen, ohne Wissen um das Schicksal, dem sie entgegengehen, so sie sich nicht ändern. Erkennet an allen diesen Zeichen, dass die Lebensuhr vieler Menschen abgelaufen ist. Erkennet, dass das Ende nahe ist. Ich kann euch keine andere Zeitbestimmung für das Ende geben. Ihr müsstet selbst das Tun und Treiben um euch verfolgen, auf dass ihr wisset, wann der Tag zu Ende geht. Ich mache euch aufmerksam, weil ich nicht will, dass ihr überrascht werdet und der letzten Zeit zum Opfer fallet. Denn das muss euch gesagt werden, dass ihr euch nicht täuschen lassen dürfet durch die scheinbare Besserung der Lebensführung Einzelner. Es muss euch gesagt werden, dass, weltlich gesehen, kein Anlass vorliegt zu einer Änderung, dass aber plötzlich ein solcher geschaffen und nun auch die Stunde meines Eingreifens gekommen ist, die ich ständig angekündigt habe. Achtet auf alles, was um euch vorgeht, und desto eher werdet ihr erkennen, in welcher Zeit ihr lebt. Verlieret nur nicht den Glauben an mich und meine Liebe, denn alles, was ich tue und zulasse, hat eure seelische Entwicklung zum Ziele, wenngleich es euch grausam erscheint und ihr mich nicht daran zu erkennen vermögt. Die meinen können sich sicher fühlen in meinem Schutz. Sie können vertrauend meine Hilfe erwarten in jeder irdischen und geistigen Not. Die meinen brauchen nichts zu fürchten, was auch kommen mag, so sie nur ihre Augen zu mir erheben, also ständig mit mir verbunden bleiben in Gedanken und durch die Tat. Und so ihr also wisset, dass nicht mehr viel Zeit ist, bis die Erde eine große Umwälzung erfährt, so bereitet euch darauf vor. Beachtet nicht die Welt, sondern zollet eurem Seelenleben die größte Aufmerksamkeit. Schaffet eurer Seele Gelegenheit zum Ausreifen, indem ihr um euch blicket und wo ihr Not sehet, helfend eingreifet. Kläret auch die Mitmenschen auf über den Ernst der Zeit und predigt ihnen die Liebe, weil nur die Liebe ihnen Kraft gibt, das Leben zu ertragen, das noch vor ihnen liegt. Und zeiget ihnen durch Beispiel die Auswirkung eines Liebelebens. Seid selbst stark im Glauben und tätig in der Liebe, und eure Kraft wird sich steigern, und alles werdet ihr bewältigen, was euch aufgebürdet wird. Ihr werdet auch die schwerste Zeit überstehen, weil ich euch helfe, und ihr werdet ausharren bis zum Ende. Amen.